Vor 60 Jahren hatte Genosse Kim Jong-il die Exkursion zu revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet Baekdusan eingeleitet. Aus diesem Anlass fand am 4. Juni auf dem Erziehungsplatz vor der Bronzestatue vom Genossen Kim Il-sung am Großmonument Samjeon eine zentrale Veranstaltung statt. Park Bong-ju, die Funktionäre der Partei und Militärorgane, des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Mitarbeiter, die bei Einrichtung, Bewahrung und Pflege der revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet Baekdusan vorbildlich waren, die verdienstvollen Mitarbeiter und Aktivisten, die Offiziere und Angehörigen der heroischen Jugendstoßtruppe Baekdusan und der Baustoßtruppe 618, die Teilnehmer der Exkursion zu revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet Baekdusan, die Funktionäre, Werktätigen, Jugendlichen und Studenten des Bezirks Ryanggang nahmen an der Veranstaltung teil. Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Ministerkabinetts, hielt ein Referat. Er unterstrich, Kim Jong-il habe im Juni 1945, 1956, also vor 60 Jahren, mit der ersten Exkursionsmarschformation die Exkursion zu revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet Baekdusan unternommen, was ein historisches Ereignis von großer Bedeutung bei der Erfüllung der koreanischen revolutionären Sache gewesen sei. Alle Spuren auf dem Weg der Exkursion zu revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet Baekdusan, gebannt von Kim Jong-il, zeugten von seinem eisernen Credo und Willen dazu, mit den revolutionären Traditionen von Baekdu als ewiger Lebensader der koreanischen Revolution den Marschweg von Baekdu für immer fortzusetzen. Die revolutionären Traditionen, die Kim Il-sung geschaffen und Kim Jong-il standhaft verteidigt habe, würden heute unter der Führung des Genossen Kim Jong-un, des weiteren herausragenden Menschen von Baekdusan, auf dem Marschweg des neuen Sozialjahrhunderts glänzend fortgesetzt und entwickelt.